Rhominococcus. An dieser Familie scheiden sich die Geister, zumindest die der Wissenschaftler. Einige, die die Existenz der Enterotypen selbst nachgeprüft haben, konnten nur Prevotella und Bacteroides finden, aber keine Rhominococcus-Gruppe. Andere schwören auf diese dritte Gruppe und wieder andere meinen, es gäbe auch vierte, fünfte und so weiter aus anderen Bakterienfamilien. So etwas kann einem ganz schön die Kaffeepause auf einem Kongress versauen. Einigen wir uns darauf, es könnte sein, dass diese Gruppe existiert. Vorgeschlagenes Lieblingsessen, pflanzliche Zellwand. Eventuelle Kollegen, Akkermansia-Bakterien, die Schleim abbauen und Zucker ziemlich schnell in sich aufsaugen. Als Substanz produzieren Rhominokokken Häm. Das braucht man im Körper zum Beispiel, wenn man Blut herstellt. Einer, der Probleme bei der Hämproduktion hatte, war vermutlich Graf Dracula. In seiner Heimat Rumänien kennt man einen genetischen Defekt, der so aussieht. Unverträglichkeit von Knoblauch und Sonnenlicht sowie die Produktion von rotem Urin. Der rote Urin kommt daher, dass die Blutproduktion nicht funktioniert und der Betroffene unfertige Zwischenprodukte auspinkelt. Die Schlussfolgerung damals war allerdings, wer rot pinkelt, hat vorher Blut getrunken. Heute werden Menschen mit dieser Krankheit behandelt und nicht Hauptdarsteller in einer Gruselgeschichte. Auch wenn es keine Rhominococcus-Gruppe geben sollte, diese Bakterien kommen trotzdem in unseren Därmen vor. Deshalb schadet es nicht, dass wir jetzt schon mal etwas mehr über sie wissen und über Dracula und die Urinnuancen. Mäuse ohne jegliche Darmbakterien haben beispielsweise Probleme bei der Hämbildung. Dass hierfür Bakterien wichtig sind, ist also kein völliger Irrsinn. Jetzt haben wir die kleine Welt der Darmmikroben besser kennengelernt. Ihre Gene sind ein riesiger Pool ausgeliehener Fähigkeiten. Sie helfen uns damit beim Verdauen, stellen Vitamine her und andere nützliche Stoffe. Wir beginnen Enterotyp-Bündel zu packen und nach Mustern zu suchen. Wir tun das aus einem Grund. 100 Billionen kleine Lebewesen sitzen in unserem Bauch und es liegt nahe, dass das nicht spurlos an uns vorbeigeht. Gehen wir einen Schritt weiter zu spürbaren Effekten und schauen uns genauer an, wie diese Darmbakterien bei unserem Stoffwechsel mitmischen, welche uns gut tun und welche Schaden anrichten.